103,4. Die Sendung heißt Stimme der Architektur. Mein Name ist Eleni Sugaris. Asalan Tamgani. Und heute zu uns, bei uns zu Gast im Studio sind Eldina, eine Musikstudentin, und Angelina, eine Kommunikationsdesign-Studentin. Hallo. Hi. Hallo. Unser heutiges Thema ist Musik und Architektur. Und jetzt hören Sie das Lied Ain't That Kick in the Head von Dean Martin aus dem Album The Essential Dean. Bitteschön. Sie hören die Sendung Stimme der Architektur. Jeden dritten Mittwoch können Sie uns in Radio Darmstadt auf 103,4 MHz oder im Internet unter www.radiodarmstadt.de zwischen 18 Uhr und 19 Uhr live hören. Genau vor einer Woche haben die Architekturstudenten mit der Zusammenarbeit von Studenten aus Akademie für Tonkunst eine Party im Orange Club organisiert. Natürlich waren in dieser Party auch ein paar andere Interessenten auch beteiligt. Menschen wie Angelina, die sich zum Beispiel mit Videos beschäftigt hat, und Eldina als Sängerin. Eldina. Wie ist dein Nachname nochmal? Ich kann ihn nicht aussprechen. Ich bin total unfähig heute. Bitte sag ihn mal nochmal, damit wir genau wissen, wer du bist. Eldina Sulikanovic. Und du studierst Musik? Ich studiere Musik an der Akademie für Tonkunst. Oh. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, eben genau das zu studieren? Musik? Ja, ich weiß nicht. Ich habe schon immer gerne gesungen, getanzt. Auch schon damals in Bosnien. Ich komme ja aus Bosnien und Herzegowina. Mhm. Aber erst als wir hier nach Deutschland gekommen sind, habe ich dann... ich war bei einem offenen Tag an der Musikschule. Ja. Und dann konnte man so durch die Räumlichkeiten gehen und Instrumente ausprobieren. Allerdings war ich damals schon knapp 15 Jahre alt. Ja. Und dann mir ist einfach so eine Blockflöte in die Hand gefallen. Und seitdem spiele ich Blockflöte. Ja, mit 18 habe ich dann an der Musikhochschule in Hamburg so eine Studienvorbereitungssache gemacht und bin dann hier in Darmstadt gelandet, im Endeffekt, ja. Also wie gesagt, ich bin eigentlich Blockflötistin. Und singe nebenbei. Dann bin ich das ja auch. Ich habe früher auch Blockflöte gespielt. Ja, jeder hat mal Blockflöte gespielt. Genau. Und wie bist du dann in Akademie für Tonkunst gekommen? Also hast du da studiert? Also bist du fertig mit Studium? Ja, ich bin jetzt... 5. März war mein Abschluss. Ich bin jetzt fertig, ja, klopf. Und ich bin jetzt mittlerweile in meinem ersten Semester von meinem Masterstudium, also meiner künstlerischen Reifeprüfungsausbildung, das heißt KA, kurz gesagt, auch mit Blockflöte. Und ich war jetzt 4 Jahre hier für mein Diplomstudium und jetzt setze ich mein Studium noch ein bisschen weiter fort, genau. Und das mit dem... Mit der Gruppe, dass du in diese Gruppe singst, wie bist du auf diese Gruppe gekommen, auf diese Band? Das ist eine Band, was ist das für eine Band? Vielleicht sollen wir mal noch erklären, wer oder was das ist. Mhm. Also Sunce Jarko, das ist unser Name. Wir haben lange gebraucht, bis wir einen Namen gefunden haben für unsere Band. Das war sehr schwierig. Irgendwann, wir haben einfach ein Lied genommen. Sunce Jarko heißt sowas wie die starke, strahlende Sonne. So übersetzt. Grob übersetzt ist der Name. Es war eigentlich, also damals hat der Martin, der auch in unserer Band spielt, Bass und Gitarre, Martin Sadowski, war damals ziemlich viel in Bosnien unterwegs. Sie hatten mal so einen Austausch mit, ich glaube, mit ihrer Gitarrenklasse oder so. Er hat da ein paar coole Leute getroffen und ist so ein bisschen in diese Musik eingetaucht, in diese Sevdah. Ja, hat auch mal was live gesehen, kam dann zurück und da wir uns eh kannten, hat er gesagt, du bist doch aus Bosnien, ja, so, kannst du das auch singen? Ja, keine Ahnung, ich habe noch nie vorher so richtig was gemacht, so in diesem Bereich. Und dann haben wir einfach uns mal getroffen, angefangen und dann kamen noch zwei andere dazu. Also wir haben noch eine Bouzouki, der Ralf, der hat extra Bouzouki dafür gelernt und der Michael ein Akkordeon. Akkordeon ist wirklich so das Standardinstrument in Bosnien. Das ist eigentlich unser traditionellstes Instrument, Akkordeon, genau. Und am besten auch die Frage stellen, kann man euch live hören, wenn ja, wo und wann? Wir müssen ein bisschen Werbung machen. Ja, super, Werbung ist gut. Also live, unser nächstes Konzert ist in der Akademie am 2. Juni, Montagabend, 19.30 Uhr, so. Akademie für Tonkunst, das ist einfach mit der 3 bis Lichtenberg-Schule Endstation fahren, genau. Gerne bis Endstation. Und das Konzert geht, wie gesagt, 19.30 Uhr los. Eintritt ist frei. Also einfach hinkommen, anhören. Wenn es euch gefällt, dann dürft ihr uns, also wir haben auch eine MySpace-Seite mittlerweile endlich. Oh. Da darf und man auch gerne mal dann unterstützen die Band. Da darf man auch gerne mal reinhören. Und also Sunce Jarko, so wie man es spricht, einfach bei MySpace eintragen und dann kannst kommt, glaube ich, schon unser Link. Buchstabieren eventuell? Ja, Sunce Jarko. Okay. Sunce Jarko. Das ist auf Bosnisch. Das ist auf Bosnisch, ja. Okay. Oh, Serbo-Kroatisch. Ja. Also es heißt, wie gesagt, die strahlende Kartiere. Und dieses Instrument, das der Ralf spielt, wie heißt nochmal? Die Buzuki. Buzuki. Buzuki, genau. Das ist auch so etwas, oder Tamburica kann man auch sagen. Ja. Es gibt in vielen Kulturen Buzuki. Gibt's, ja, ne? Gibt's auch im Griechischen? Ich als Griechin weiß es auch. Gibt's auch im Türkischen? Ja. Auch im Türkischen, genau. Ich glaube, gibt es südländischen so Ländern. Südöstliche, ja, gibt es sehr viel, das stimmt, ja. Es gibt auch ganze Orchester, die diese Musik damals begleitet haben, so als Originalfassung, mit so ganzen Buzuki oder Tamburica Orchestern und Geigen und Celli dazu und eine Sängerin, die das gesungen hat. So ist eigentlich die Urform von dieser Musik. Allerdings von der Sevdah-Musik, die jetzt nur aus Bosnien kommt. Genau. Also, liebe Zuhörer, wenn Sie das gerne mal hören möchten, wie sich das anhört, dann am 19. Juni. Nein. Am 9. Juni. Am 2. Juni. Alle guten Dringer sind drei. Am 2. Juni um 19.30 Uhr. Tonkunstakademie in Darmstadt. Genau. Mit der 3. Bis Lichtenbergschule. Und da ist es dann, Eintritt ist frei. Und vielleicht ist es dann ganz angenehm. Ist dann bestimmt eine Erfahrung. Hören wir unser zweites Lied. So hören wir Sendung Stimme der Architektur. Jeder dritte Mittwoch können Sie uns im Radio Darmstadt auf 103,4 MHz oder im Internet unter www.radiodarmstadt.de zwischen 18 Uhr und 19 Uhr live hören. Also, wir haben jetzt auch Angelina Dahlinger als Gast im Studio. Angelina, du hast auch im Orange Club mitgemacht. Du hast Videos angefertigt. Und, ja. Du studierst? Ich studiere Kommunikationsdesign an der Hochschule Darmstadt. Im 6. Semester jetzt. Und wie bist du auf diesem Studiengang gekommen? Ja, das hat mit der Fotografie angefangen. Also nach dem, oder während dem Abi, also ich habe eigentlich schon immer gern fotografiert. Nach dem Abi wusste ich nicht genau, was ich machen sollte und habe verschiedene Praktikas gemacht, auch eins beim Fotografen. Und habe mich dann ziemlich schnell dafür entschieden, Fotografie zu studieren. Das war mir dann aber doch zu einseitig und habe mich dann informiert, was gibt es noch für Studiengänge, die das einschließen, aber nicht nur das. Und dann bin ich auf Kommunikationsdesign gekommen. Und was macht man da genau? Ja, da macht man sehr viel. Also man macht, die Frage kommt oft, also keiner kann sich so direkt was darunter vorstellen. Das war das frühere Grafikdesign, nur jetzt ist es ausgeweitet worden auf alle Medien. Also man kann Fotografie, Film, Videos, was ich ja auch dann gern mache, Typografie, Bücher, Plakate, aber auch Zeichnen, natürlich Illustrationen ist immer noch ein großer Schwerpunkt. Ja. Und das mit dem Musik und das, was also was man, dieses Element, das was man hört, hat auch viel zu tun in Kommunikationswissenschaft. Kommunikationsdesign? Nein, eigentlich nur bei Video. Ja. Also sonst ist das sehr auf visuelle, auf zweidimensionale Sachen beschränkt. Also nicht nur zweidimensional, auch dreidimensional, aber visuell ist der Schwerpunkt. Aber in deinen Videos spielen auch Musik eine große Rolle. Genau. Hast du deine Videos auch in YouTube schon reingepackt oder Nein, kann man sich die irgendwo rein? Diese Woche werden die hochgestellt. Die werden hochgestellt? Ja. Unter welchem Namen genau? Unter deinem Namen? Ja. Also Angelina Dahlinger. Nein, ich heiße da Omalina, also Null Malina. Null Malina. Das müssen wir auch den Zuhörern sagen, damit die auch genau wissen, wo sie draufklicken sollen. Also freu dir schon mal auf die Besucherzahl. Ja, nächste Woche werde ich es auf jeden Fall hochstellen. Das war sehr interessant, diese Arbeit. Es war mein erstes Musikvideo. Und ich habe dazu ein Lied ausgesucht. Das heißt, es ging auch über Stadt. Also die Veranstaltung im Orange, diese Party ging ja zum Thema Stadt als Identität oder Identität Darmstadt. Und es gibt eine Reihe elektronischer Musik, die heißt Städtizism. Die hat 2000 angefangen und es ist elektronische Musik, die halt das Thema Stadt auch als Thema hat, was ich dann sehr passend und natürlich interessant fand. Und die versuchen halt die Stadt als Klangraum zu beschreiben. Und ich habe mir dann ein Lied ausgesucht, das halt eher so tanzbar war. Und dazu habe ich dann einfach Bilder genommen von der Stadt, von Darmstadt, und habe mich auf Verkehrsschilder konzentriert und auf Hochhaussiedlungen. Also in Kranichstein gibt es eine, die Heinrich-von-Bretano-Siedlung. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Das ist ein riesiger Wohnkomplex um einen See herum. Also der See ist wunderschön, aber umherum sind wirklich riesige Wohnblock. Also Kranichstein selbst, meinst du? In Kranichstein, ja. Aha. Da fährt kein Mensch hin, glaube ich. Also im Kranichstein reicht die in Darmstadt wohnen, die kommen ja nicht so schnell hin, wenn man mit der 5 kann man da hinfahren. Genau, fahren, mit ne? der 5. Richtung Kranichstein. Steige ich immer Luisenplatz aus. Wir müssen uns mal da hinsetzen in die Bahn, Arsalan, und mal da hinfahren und uns das Gebiet angucken. Ich war schon oftmals in Kranichstein. Ich habe da Kickboxing trainiert. Also als Architekt vielleicht ist es nicht so jetzt gerade. Demnächst, wir als Architekturstudenten müssen uns das Gebiet angucken. Arsalan, es führt kein Weg dran vorbei. Ja. Also wir müssen auch uns in Karriere hochkämpfen, deswegen halt mit Kickbox. Ja, aber diese Hochhaussiedlung ist halt wirklich krass, weil irgendwie, ich hätte nie gedacht, dass es sowas in Darmstadt gibt, das sieht halt aus. Also ich komme auch aus Russland und bin es halt gewohnt, diese riesigen Blockhäuser. Mhm. Und dort habe ich das halt gefunden, also das war wirklich sehr krass für Darmstadt, deswegen, und auch Identität, weil in diesen architektonischen Identität gibt es ja da gar nicht. Also einfach diese monotonen Häuser, jedes Fenster gleich, jede Tür gleich. Also denkst du, dass, also ist für dich so ein Stück Identität, wenn du diese Häuser siehst? Ja, für mich ja. Ja. Für mich war das, hat es sehr was Heimatliches gehabt. Für mich ist es auch eigentlich ziemlich so. Ich bin einmal in Berlin eingefahren und es war eine Mitfahrgelegenheit. Ich habe gesagt, dass ich fühle mich ein bisschen wie zu Hause, wenn ich diese Blockhäuser sehe. Ja, ja. Und der Fahrer meinte, nee, das ist für mich ziemlich grässlich. Ja. Und das kann ich nicht ertragen. Aber dass man Gefühle hat zum solche Hochbuppen. Ja, man verbindet die Heimat damit oder die Ähnlichkeit mit der Heimat eben, wie es von einem Land ist und einem anderen Land. Ja. Genau, dann wird wieder diese Unidentität zu meiner Identität. Richtig. Also das ist, Woher kommst du eigentlich aus Russland? Aus St. Petersburg, ein Vorort von St. Petersburg. Mhm. St. Petersburg hört sich aber so richtig schweizerisch an oder deutsch, ne? Ja. Kennt die Geschichte jemand dahinter? Ich bin ja in Geschichte nie gut gewesen. War das irgendwie deutsche Kolonien oder so? Wir schweifen vom Thema ab, aber ich möchte es unbedingt wissen. St. Petersburg ist, ich meine, die hatten sehr gute Beziehungen zu Deutschland, auch zu Frankreich. Und die hatten ganz viele Prinzessinnen aus Deutschland, zum Beispiel die Darmstädter Prinzessin. Oh! Die war sogar verheiratet mit Zar Nikolaus II., der letzte Kaiser. Der letzte Zar, meine ich. Ja, interessant. Ja. Da muss ich immer an Sissi denken, wenn deswegen ich so auch die Mathildenhöhe. Also deswegen die Kirche. Eine kleine Exkursion in die Geschichte von Russland und Deutschland und der Prinzessin und dem Prinzen. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema vielleicht. Vielleicht hören wir ein nächstes Lied. Ja. Guten Abend, meine lieben Zuhörer. Sie hören Radio Darmstadt 103,4. Die Sendung heißt Stimme der Architektur. Hat sich super gereimt. Mein Name ist Eleni Sugaris. Arsalan Damghani. Und zu Gast haben wir Eldina Sulkanovic. Und Angelina Dahlinger. Eine Musikstudentin und eine Kommunikationsdesignstudentin, wie wir gerade erfahren haben. Ja. Und es gibt eine studentische Gruppe Cidadania, das ist ein studentisches Projekt von Architekturstudenten geleitet. Und diese Orange Club Party wurde auch von Cidadania organisiert. Wann waren diese Orange Club Party? Genau vor einer Woche in Orange Club. Da war ich aber leider richtig nicht heftig geregnet. Oh ja, das stimmt, das habe ich mitbekommen. Und ich wollte Eldina fragen, wie bist du eigentlich mit dem Cidadania zur Verbindung gekommen? So in Kontakt? Ja, zum Beispiel in Kontakt getreten. Das war eigentlich mehr wirklich aus Versehen. Ja, also ich war abends in der Akademie, so 8 Uhr, schon wirklich keine Lust mehr gehabt. Ich wollte nach Hause und dann sehe ich halt Martin und Ralf so rumrennen und Martin sagt dann, ja hier, wir treffen uns Kammermusikraum. Und ich denke so, ja, wieso, was geht denn da? Ja? Und ich bin einfach rein und da saßen da irgendwie so 10, 12 Leute, ich weiß nicht, mit allen möglichen Instrumenten. Und da sagten sie, ja, jetzt geht's los, jetzt improvisieren wir erstmal rum hier. Ja? Und ich habe, ich wusste nichts davon, absolut gar nichts. Ja. Und dann hat mir das Martin irgendwie mal ein bisschen da kurz danach erklärt, worum es da überhaupt ging. Also es geht um Architektur und Musik und kann man Musik malen und wie auch immer, all diese Geschichten. Und dann war es natürlich für mich klar, dass ich dort mitmachen möchte, auch zumal ich ja auch die Flöte dort einbringen kann, weil für mich ist es sehr wichtig, auch die Blockflöte raus aus dieser Kinderschublade Pädagogik-Zeugs wegzubringen und mal als ein wirkliches, wertvolles, hochwertiges Instrument auch darzustellen, hoffentlich. Ja. Deswegen arbeite ich auch daran. Und natürlich auch wegen meiner Band, Sunce Yako, ja, war es eine Selbstverständlichkeit, dass ich dann dort auch mitmache und die anderen auch. Und es macht, mittlerweile hat es ja schon eine sehr feste Struktur angenommen, alle 2 Wochen proben und jetzt ist es ganz gut, ja. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, weil es war sehr chaotisch, aber ist es wahrscheinlich immer so am Anfang. Diese Cittadania Ensemble, das geprobt wird, wann wird eigentlich ausgeführt? Das ist die Aufführung. Also soweit ich weiß, haben wir das geplant spätestens im Oktober. Okay. Ich glaube, es ist auch schon in Sprache mit oder schon vereinbart mit dem Staatstheater Darmstadt, dass wir dort, glaube ich, 2 Abende bekommen, wo wir so eine richtige Aufführung machen mit Inszenierung und Musik und Architektur und wahrscheinlich auch Videos, je nachdem, was wir dort. Aber wie gesagt, ich bin nicht die leitende Person, das übernehmen dann andere. Aber es wird spätestens im Oktober und es gibt, glaube ich, noch eine andere Möglichkeit, diese Gartenkunst. Die Gartenkunst, das ist eine Veranstaltung mit der Akademie von auch der Stadt Darmstadt. Diese Gartenkunst findet, wenn ich es nicht lügen müsste, 6. und 7. Juni statt. Ja, das ist direkt nach unserem Konzert, was am 2. Juni stattfindet. Ja. Das ist im Herrengarten. Da gibt es diesen kleinen Garten. Weiß jemand, wie der heißt gerade nochmal? Ich weiß, Prinz Georgs Garten. Oder? Nee, Prinz Georg. Nicht auf der Bessunger Straße? Nee. Ich glaube, das ist der Prinz Georgs Garten. Das ist dieser kleine Barockgarten mit dem Gemüse und was weiß ich alles. Gerade unsere Techniker Christian Knöpke meinte auch, dass Prinz Georg, gut. Und dort gibt es ein Wochenende, also 6. 7., soweit ich, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es dort stellen sich Musikakademie-Studenten vor. Es wird alles gespielt, von klassisch bis südamerikanische Klänge gibt es auch Samstagabend. Also ist das eine Art Open-Air? Das ist eine Open-Air-Bühne und dort wird gespielt. Ja. Und der Eintritt ist frei, man kann einfach vorbeikommen, dort ein bisschen abhängen und Musik hören. Und wir werden mit unserer Band dort auch auftreten. Und ich weiß nicht, wenn es klappt, vielleicht auch mit diesem Cittadania Ensemble. Aber wie gesagt, das heißt, es kann sein, dass auch Installationen oder Sachen, die Architekten machen, da auch vielleicht dabei sind? Das weiß ich nicht. Genau, dazu kann ich nichts sagen. Wie gesagt, ich bin da nicht so weit involviert in dieses Organisatorische. Dann, ich würde mal sagen, wir hören nächstes Lied. diese Lieder sind von den Martin. Ja. Das weiß ich doch. Nur ich wollte jetzt gerade eben hören und wissen, weil ich weiß, ich kenne das Lied. Ja? Das ist ja aus dem Album The Essential Dean. Das ist ja einer meiner Favoritensänger, der Dean Martin. Ach so, dann haben wir was gemeinsam. Ich glaube, das Lied hieß Say the Last Dance. Kann sein, ja. Kann sein, aber kann auch nicht sein. Super organisiert heute, Asalan. Okay, wir haben auch Angelina Dahlinger im Studio bei uns als Gast. Angelina, wie bist du in Kontakt gekommen mit Cittadania? Also, du machst auch mit, ganz engagiert im Cittadania, ja, ohne irgendwelche Punkte zu bekommen von der Uni. Ja, nein, ich mache freiwillig mit. Also, das ist nicht mit unserer Hochschule verbunden. Und dazu gekommen bin ich auch ganz zufällig. Ich habe gerade für meine Hochschule ein Projekt gehabt, da habe ich den Aktzeichenkurs von den TU-Architekten gefilmt. Das war eine Dokumentation. Oh. Und ich war halt da jede Woche und habe den Aktzeichenkurs gefilmt. Und da ist gerade nämlich Pedro Albeo vorbeigekommen, der hat gerade Flyer verteilt, also der Gründer oder Leiter sozusagen. Ja. Und von dem Projekt, vielleicht nochmal erklären, was es ist für alle, die das nicht wissen. Das ist ein Projekt, das beschreibt, oder das geht um Darmstadt als Organismus und den Vergleich. Und da sollen halt architektonische Lösungen gefunden werden, wie man Darmstadt besser machen kann. Es gibt 5 Unterthemen. Das eine ist Identität, wozu ja diese Party im Orange Club war. Das eine ist dann die Geschichte Darmstadt, dann der Verkehr als Kreislauf und das alles in Bezug aber auch auf Organismus. Und dazu machen wir halt verschiedene Konzertreihen. Also ich bin halt erst ab Mitte des Projekts dann sozusagen dazugekommen. Und ich war gerade in diesem Aktzeichen-Kursraum, habe gefilmt und da hat Pedro halt Flyer verteilt für Kann man Musik zeichnen, diese erste Veranstaltung. Mhm. Und hat gefragt, ja, wenn ich Lust habe, sie brauchen noch eine Filmerin, die das Ganze dokumentiert, könnte ich ja vorbeikommen und mir das angucken und filmen, wenn ich Lust habe. Und ich bin vorbeigekommen. Und dann warst du quasi indirekt arrangiert. Arrangiert, sag mal das so. Engagiert. Meine Sprache ist heute auch, lässt zu wünschen übrig. Erzähl weiter. Ich habe dich so leid unterbrochen. Ja, und das hat mir ganz gut gefallen. Also ich habe gefilmt und Sunce Yariko hat gespielt. Da habe ich auch Aldina zum ersten Mal gesehen. Also ihr habt euch auch in dieser Veranstaltung Kann man Musik zeichnen? Kennengelernt? Ja, genau. Okay. Genau, ich war dann den ganzen Tag da und das Video ist auch online, aber unter Pedro Albeos Account auf YouTube. Ja. Albeo ist der Name und das Video heißt Kann man Musik zeichnen? Einfach ein Gänsefüßchen eingeben. Und ich glaube, es gibt auch viel Material in der Internetseite von Cidadania. Genau, da ist es auch online. Ja, da haben die auch eine Internetseite. Cidadania-darmstadt.info ist die Seite. Da steht auch alles drin über das Projekt, um was es geht, die Themen, was wir bisher gemacht haben. Bald kommt auch eine kleine Dokumentation auch von mir über den Orange Club, diese Party. Auch auf YouTube, oder? Auch auf YouTube, aber auch auf der Cidadania-Seite. Seite. Mhm. So. Und du warst auch in Orange Club vor einer Woche in dieser Party dabei. Genau. Wie fandest du überhaupt die Stimmung da und alles, also als ganz normale Gast jetzt? Also ja, Gast war ich ja nicht, ich war ja... aber ich meine, du hast doch alles auch, also ja, hast auch mitgefeiert am Ende. Ja, genau, also... Na, Gott sei Dank hast du mitgefeiert, dann nicht nur arbeiten. Ja, ich fand es sehr schön, also ich war sehr positiv überrascht, dass das alles doch geklappt hat. Das war ja sehr chaotisch auch am Anfang wieder mal. Und bis vor kurzem, also bis vor einem Tag vorher, stand noch viel nicht fest. Es war alles wieder auf den letzten Drücker und von daher war ich sehr, sehr, sehr, sehr positiv überrascht und dass alles geklappt hat und alles so gut aussah. Also hätte ich auch nicht gedacht. Also ich fand's toll. Es war halt schade, dass es geregnet hat und dass wir so viel Konkurrenz hatten. Viele Partys gab es an dem Tag, die... Auf einem Mittwoch gab es viele Partys? Ja, wo denn? Die in Darmstadt? Die FB1-Party in der Zentralstation zum Beispiel. Ah, was für eine Party? FB1, Jura. FB1, ach, F, Fachgebiet 1, ich dachte FB. Ach, ich bin heute irgendwie... Und was ist deine Meinung zum Beispiel zum Stärken und Schwächen von diesem Projekt Cidadania? Und also was Organisieren angeht? Ja, wie gesagt, das ist halt auf dem letzten Drücker so passiert, aber das liegt auch an mir. Also ich meine, ich arbeite auch... so auf dem letzten Drücker, ich brauche den Druck und dann läuft es auch besser. Das kenne ich auch. Ich kenne es eigentlich besser. Ja, so. Kennen wir das nicht alle? Diesen Druck auf dem letzten Drücker. Und wie viele Videos? Also du hast ein Video gemacht für diese Party. Also extra für diese Party hast du dieses Video gemacht? Ja, also auch zum Thema Identität Darmstadt. Für diese Party, es war halt ein Lied. Dieses Lied, wie gesagt, habe ich mir ausgesucht für zum Thema Städtizism und dazu das Video und wir haben noch einen VJ gehabt, Jana Ponsignore. Mhm. Sie hat auch bei uns Kommunikationsdesign studiert, hat jetzt Diplom gemacht, auch mit einem Musikvideo und hat dann bei uns VJ gemacht. Also Visual DJ, also Visual Visual Jockey heißt das. Und da macht man halt live sowas wie DJing, nur halt mit visuellen Effekten. Und aber auch vorgefertigte Musikvideos hatten wir auch. Und wie funktioniert das? Das Video muss sich anpassen an Musik oder ist es umgekehrt? Genau, genau. Die Musik läuft und du passt dann mit einem speziellen Programm dann die visuellen Effekte dazu an. Also man kann da Videoteile nehmen, aber auch abstrakte Effekte. Das war auch sehr spannend, das sah sehr gut aus. Sie hat auch bei euch Kommunikationsdesign studiert? Genau. So, das, ist das so, dass viele Kommunikationsstudenten, Kommunikationsdesign-Studenten machen Videos? Also die gehen dann in diese Richtung, Videos zu produzieren als eigentliche... also du hast gesagt, im Kommunikationsdesign ist mehr Visuelles, also das... Ja, also Video ist bei uns kein Schwerpunkt an der Schule. Ja, es gibt ja extra Filmhochschulen. Mhm. Und man kann Video machen und wir haben auch einen Professor dafür. Aber es ist kein Schwerpunkt bei uns an der Schule. Mhm. Das ist interessant. Ja, ich würde mal sagen, wir... Aufs nächste Lied von Dean Martin. Dean Martin, ja. Und das war wieder ein wunderschönes Jazzlied von Dean Martin aus dem Album The Essential Dean. Leider wissen wir natürlich den Titel nicht, aus organisatorischen Gründen ist uns das abhandengekommen heute. Und Sie hören die Sendung Stimme der Architektur. Jeden dritten Mittwoch im Monat können Sie uns auf oder in Radio Darmstadt auf 103,4 hören. Oder Sie können auch im Internet nachgucken unter www.radiodarmstadt.de. Da gibt es nämlich auch einen Livestream. Und das ist dann eben, wie gesagt, jeden dritten Mittwoch von 18 Uhr bis 19 Uhr live. Und unser Thema heute natürlich ist Musik und Städtebau und Architektur. Und zu Gast haben wir Eldina. Und Angelina. Und ich bin Eleni. Und du bist? Arsalan. Sehr gut. Eldina, du warst auch in dieser Party. Ja. Orange ja. Club. Wie fandest du das als Sängerin? Als Sängerin und Flötistin, meinst du? Als Flötistin. Ja. ja, es war natürlich, dank dem tollen Wetter, war es hervorragend warm draußen, 30 Grad, nachts so perfekt zum Grillen. Also es war natürlich ein bisschen schade, meiner Meinung nach finde ich, hätten einfach mehr Leute kommen können. Mhm. Natürlich, wie gesagt, es ist halt auch schwierig. Mhm. Es liegt einfach weit weg, dieser Orange Club, im Industriegebiet ohne Bus. Also ich weiß keinen Bus, der da hinfährt. Ihr vielleicht? Also ich, nee, mir direkt fährt kein Bus. Es fährt nichts hin. Das, es hat geregnet wirklich. Und allerdings fand ich halt diese Location, also es ist ein wirklich schöner Club, so neu, schick, wie auch immer. Es war eigentlich ganz cool gemacht von diesen ganzen Architekturleuten mit den Projektionen auf die Wänden und den Videos, die dann dazu so in so Schnellspur abgespielt wurden, also so beschleunigt abgespielt wurden. Das war ganz, also das fand ich, ich stand dann so davor und guckt erstmal ganz fasziniert so auf diese Riesenwände. Ich fand es auch ganz cool, es gab dann diese Styropor-Dinger, die man dann so zusammenbasteln und zusammenstecken konnte. Heißen die nicht diese Zeitreifer? Zeitraffer. Zeitraffer. Ach, Zeitraffer. Das hat gerade unsere Technik. Ah, du meinst jetzt. Mit den Videos. Die ja, genau. Ja, genau. Diese Zeitraffer, das war so echt ganz cool. Also Luisenplatz in Zeit zusammengerafft, irgendwie diese Bewegungen und so. Das war eigentlich ganz geil. Da hätten wir vielleicht mal lieber vorher noch richtig Promotion dafür machen sollen, oder? Ich war ja leider nicht da an diesem Abend. Es tut mir echt leid. Aber ich kann mir vorstellen. Also es gab sehr viele Plakate und auch sehr viele Flyer. Und ja, aber das Wetter, liebe Leute. Ich glaube daran. Ich glaube, ja. Das ist sehr entscheidend hier in Deutschland, habe ich das Gefühl so. Das ist auch Orange Club weit weg einfach hieß, ja. Aber ich fand es also so von der Aufmachung, es war sehr schön und es war wirklich also eine super Idee mit diesen Styropor-Dingern, dass man da selber was rumbasteln konnte, sich einfach so beschäftigen. Sehr gut für Männer, habe ich festgestellt, so Spielkinder, ganz toll. Für uns als Musiker war es, es war halt eine Erfahrung, in so einem Club zu spielen, weil unsere Musik halt wirklich schon doch etwas anders klingt als die dort aufgelegt wurde. Mhm. Im Endeffekt und... für uns war es eine wirklich sehr schwierige Erfahrung, in diesem Kasten zu spielen. Also man muss sich das vorstellen, unsere Bühne war praktisch eingezäumt von so einer transparenten Wand, wo wir durchgeschienen haben oder sowas, oder? Ist es generell so im Cocoon Club, da bin ich nämlich immer, im Orange Club. Ach so. Generell so mit dieser Bühne? Nein, die war nur, glaube ich, dafür gebastelt worden oder gebaut worden, ja. Also wir waren praktisch hinter einer Wand so gesehen und haben dort gespielt. Also wie in so einem Käfig vielleicht oder sowas. So, also schon, der, das Flucht schon abgeschottet. Hat er nach hinten genau. Gefluchtet. Wie genau. Wie sah denn aus, diese Wand? Also, es war so eine transparente Wand. Ich denke, es war Papier oder was, ja, was war das? Es waren, ich weiß nicht. Es gab zwei Wände, die gegeneinander gestellt waren und die bestanden jeweils aus nochmal zwei Teilen, die in sich beweglich waren. Die drehten sich um die eigene Achse. Das heißt, genau. Man konnte sie aufdrehen, sodass man eine geschlossene Wand herstellen konnte, aber auch, wenn man sie im rechten Winkel drehen konnte, konnte man durchgucken. Und ich fand das also wunderschön, weil dieses Papier, was dazwischen gehängt war, das war nicht in Spannung. Das hat sich leicht bewegt bei dem Wind und es sah wirklich aus wie vier kleine Segel, die sich hin und her bewegt haben. Und die Wände haben sich auch gedreht, auch durch die Windbewegung, sodass man manchmal nicht sehen konnte, manchmal mehr sehen konnte von der Band. Ja, also für uns, wie gesagt, war es, also es war eine schöne Idee, ja, und es war alles gut vorbereitet. Es war halt für uns einfach schwierig als Musiker, weil wir halt... Ihr habt so wenig Augenkontakt gehabt, glaube ich, mit... Mit den Leuten, die dort waren. Es war, ja, natürlich, es ist sehr schwierig. Ja. Also sagen wir so, prinzipiell bevorzugen wir jetzt schon Kontakt mit den Menschen zu haben, auch visuellen Kontakt, also auch Sichtkontakt, auch, dass die Leute uns auch mal anlächeln und zulächeln und auch mal rufen und auch mal schreien und was weiß ich, ja. Also es war für uns halt schon schwierig, diese Beziehung herzustellen. Ja. Zu dieser Außenwelt in unserer praktisch beschränkten, wenn es so konzipiert war, fand ich die Idee schön, aber für mich war es unbequem. So zu spielen, das, ja. Gerade aber das ist okay. War ja die Idee, ja, dahinter ist Identität und eure Identität und gerade eine Band, die ja Musik macht, im Gegenteil, also eine Live-Musik im Gegenzug zu einer CD, dass man bei einer CD ja auch nichts dahinter mitbekommt. Genau. Und bei euch, ihr spielt zwar live, aber trotzdem habt ihr keine Identität. Das war gerade unsere Idee dahinter. Ja, also wie gesagt, wir fanden diese Idee, ich habe sie schon verstanden, ich fand sie auch sehr schön. Also die Idee an sich ist toll. Es ist halt... aber schwierig. Wir sind halt nicht dieses, ich drücke auf den Knopf und dann läuft alles perfekt ab. Ja, perfekte Musik ohne... Also es ist schon... Ich habe einfach festgestellt, die Leute entwöhnen sich von Live-Musik. Und das ist... ich finde es keine gute Entwicklung. Also ich glaube, es sollte mehr Live-Bands geben und es sollte mehr Leute geben, die Live-Bands unterstützen und auch zuhören. Mhm. Weil Musik ist nicht etwas... Es ist etwas Schönes, aber es ist nicht etwas Perfektes. Und alles, was von der CD kommt, wird perfekt gemacht. Genau, ich kenne das auch. Und manchmal ist man sogar enttäuscht. Ja, genau. Wenn man die Band dann live sieht, also live hört. Weil man denkt, scheiße, ja. Auf der CD hört sich das besser an. Aber man vergisst halt dieses Gefühl, was dann dabei dazukommt. Und das ist so, also ich glaube, man muss vielleicht wieder lernen, diesen natürlichen Klang wahrzunehmen von Musik, die wirklich mit Hand in dieser Sekunde oder in diesem Moment hergestellt wird, ja. So, das ist, glaube ich, wichtig. Ja, und auch den Charakter mitzuerleben. Ja, ich denke auch. Egal welche Form von Musik, sei es Rock, Heavy Metal, Akustik oder Folklore, das ist dann in dem Sinne egal. Also aber die zwischenmenschliche Kommunikation muss laufen. Ja, ich finde absolut. Und klar, es ist immer so eine Sache auf der einen Seite Kunst und das normale Leben ist schon irgendwo schwer zu vereinbaren und da fand ich wieder diese Installation schon ganz cool, so als gewisse Abgrenzung zu der Normalität. Ja. Aber prinzipiell wollen wir als Musiker schon in Kontakt kommen mit allen möglichen Leuten, je nachdem. Ja. Also die Sinne sensibilisieren, wir auch selber uns auch immer mehr sensibilisieren für diese ganzen Sachen, die passieren. Ich glaube, das ist wichtig. Ja. So. Also wir haben einen speziellen Teil, also wir haben ein Rechercher-Team und Ramzia, sie hat sich engagiert für diese Recherche, die wir in dieser Sendung machen. Und dann haben wir einen Text jetzt diesmal über My Architect, glaube ich. Mhm. Und es geht, glaube ich, um das Leben von Louis Kahn. Genau, Louis Kahn, das war einer der führenden amerikanischen Architekten des 20. Jahrhunderts und er brachte eben Gebäude auch als Art von Musik zum Ausdruck Und diesen führenden Grundsatz eben betont diese spirituelle Verbindung zwischen Räume und Töne eben in seiner kreativen Welt. Und dazu gibt es dann eben auch den Film My Architect. Das ist eine Geschichte über die Liebe und die Kunst, über Verrat und Vergebung. 5 Jahre reiste eben der uneheliche Sohn dieses legendären Künstlers um die Welt, um endlich seinen Vater kennenzulernen, der gestorben war. Und in diesem Film versucht eben sein Sohn Nathaniel Kahn eine passende Musik reinzubringen, der eben Louis Kahn ein guter Musiker und Komponist war. Also in seinen früheren Jahren seines Lebens hat er sich schon als Pianist, in Stummfilme diese begleitet. Und Nathaniel schrieb oder ließ eben für diesen Film eine Partitur schreiben. Und er schreibt, wir brauchen eine Musik, die der Architektur entspricht und sie emotionalisiert. Louis liebte Beethoven, einen Komponisten, der immer wieder die Suche nach dem musikalischen Motiv mit in sein Werk eingebracht hat. Wenn man Bach hört, ist das Thema durch und durch konstruiert und es fällt ihm schwer, eine Aussage zu machen. Und das ist auch bei Brahms so. Und Beethoven kämpft, er sucht bis die Musik beinahe zum Stillstand kommt und dann kommt etwas hoch und er macht einen zum Zeugen seiner Suche. Und die Architektur meines Vaters, sagt Nathaniel, ist sehr ähnlich. Er lässt einen sehen, wie ein Gebäude konstruiert ist. Und sein Stil ist kein perfekter Stil, aber eben glatter Modernismus. Ja, das war Informationen recherchiert von Ramsier. Und ja, und jetzt brauchen wir mehr Dean Martin, glaube ich. Dean Martin, wo ist Dean Martin? Sie hören die Sendung Stimme der Architektur. Jede dritte Mittwoch können Sie uns im Radio Darmstadt auf 103,4 MHz oder im Internet unter www.radiodarmstadt.de zwischen 18 Uhr und 19 Uhr live hören. Aldina, du hast gerade den Text Angelina. Ich habe ein kleines Problem mit Namen. Es reimt sich sehr schön heute Abend. Wie stehst du zu dem Text? Du wolltest irgendwas über diese Schattenwände erzählen. Genau, also Aldina hat es ja vorhin schon beschrieben, dieser Kasten, hinter dem die Band versteckt war. Und ich finde, gerade das ist halt diese Verbindung von Architektur und Musik, aber auch visuell, weil ich bin ja, komme ja aus diesem visuellen Bereich. Und ich fand das nochmal wunderschön, obwohl ich meine, klar ist dieses Problem, dass die Band sich dahinter versteckt fühlt und das war ja auch gerade der Sinn der Sache und diese Schattenwand war aber visuell sehr schön, dadurch, dass sich die zur Musik fast diese Wände so bewegt und gedreht haben und man die Schatten, also es war von hinten beleuchtet, sodass man die Schatten von den Sängern sah, die sich natürlich dann bewegt haben, weil die Sänger sich bewegt haben auf diesen Wänden. Es war das eine sehr schöne visuelle Verbindung von Musik. Und die war halt auf eine zweidimensionale Ebene gebracht. Und trotzdem... Gibt es diese Vorführung noch einmal? Ja, das ist so etwas, fällt mir einfach gerade spontan ein, dass man sagt so, ja, es ist dieses visuelle etwas, was man... was ja schon fast so künstlich wirkt, was nicht echt wirkt, ja? Und ich finde, genau daran, finde ich, müsste man arbeiten. Ich finde, es sollte gerade echt wirken. Musik sollte echt sein, Architektur sollte auch sehr echt sein. Weil es ist etwas, wenn es passiert und es ist da, dann kann man reingehen, man kann es anfassen. Es ist wirklich etwas, was nicht unecht ist, ja. Auch das, was visuell passiert, ja. Also ich glaube, jedes Video, es ist gemacht und man sieht durch den Blick von jemand anderem durch, ja. Also ich glaube, es ist nichts, was wirklich künstlich ist. Also und das ist das, worum es, glaube ich, geht. Also ich finde, es sollte in jedem Fall total real sein, ja. Auch diese Schattenwand sollte sehr real im Endeffekt für uns sein. Das war wahrscheinlich unser Problem, weil es für uns so weit weg schien, weil wir waren so eingesperrt praktisch darin. Ja. Ja. Und Übung macht aber den Meister. Könnte das nicht nochmal performen irgendwann? Gibt es da nochmal so eine Vorführung? Ja, im Staatstheater wird dann genau, die nächste große sein. Die 10. und 11. 10. 11. Oktober, genau. Ja, wahrscheinlich. Also diese wirklich große Abschluss... Vielleicht müssen die Macher von, also die Architekten müssen auf die Kritiken von Aldina ein bisschen eingehen und... von uns als Musiker generell, ja. Ein bisschen das vielleicht verändern. Ja. Könntest wir du haben die einfach diese Wände irgendwie verändern oder waren verschiebbar. Ja, ich könnte mir diese Wände schon vorstellen als ein Teil davon, aber nicht als ein Gesamtteil, der die ganze Zeit besteht. Mhm. Weil okay. So einengend, ne? Nein, es ist einfach, es bestätigt so dieses Klischee, vielleicht auch von Musikern, so dieses total unrealistische, völlig, also überhaupt nicht im täglichen Leben verwendbare. Ja, was aber eigentlich genau das Gegenteil ist. Musiker sind total normale Leute und sie kämpfen in ihrem alltäglichen Leben genauso wie alle anderen auch. Also vielleicht muss diese Interaktion einfach noch besser gesprochen werden mit der Klasse, mit der Architekturklasse auch. Könntest du auch, also habt ihr auch gesprochen mit der Architekten? Habt ihr euch zusammengesetzt, als diese Wand gebaut wurde? Nein, wir wussten nichts. Also ich wusste nichts davon. Ja. Der Martin wusste auch nichts davon. Das war wirklich so, wir kamen dahin und es war da. Ja. Ja. Danke für die Arbeit und danke auch für das Zusammenbauen, weil das war nicht, bestimmt nicht einfach. Aber ich denke einfach, diese Kommunikation muss in jedem Fall besser werden, weil das ist schon ein großes Projekt und ich finde es auch ein cooles Projekt. Also es ist mal was, ich finde es auch schade, dass die Hochschulen zu wenig Werbung dafür machen und sich zu wenig dafür engagieren. Ich finde, das müsste mehr passieren. Die Akademie auch. Ich finde es schade, dass ganz wenige Leute in der Akademie wissen, was überhaupt Citadania ist. Mhm. Ja, obwohl viele davon auch involviert sind in das Projekt. Und ich finde, es muss mehr Engagement passieren, gerade von den Hochschulen. Und auch um einfach die Leute, die in Darmstadt leben, anzuregen, dass es doch auch mehr gibt als nur ein paar Clubs zum Ausgehen und ein paar Plätze zum Studieren. Ja, also es passiert schon sehr viel. Nur wenn man nicht darüber Bescheid weiß, dann kann man sich auch nicht dafür interessieren, logischerweise. Ja. Genau. Ja, wenn... Das ist richtig. Ja, das ist... Und das war auch quasi fast schon ein Schlusssatz oder auch eine These vielleicht sogar, eine Masterthesis. Nein, ja, das kann man wohl sagen. Aber kannst du vielleicht ganz kurz über ein bisschen über Balkanmusik ja, erzählen? Genau, das wollen wir auch noch mal erfahren. Und ganz, ganz kurz, ein bisschen über Balkanmusik. Was ist Balkanmusik? Also das ist aus, kommt aus, die Musik, die aus Balkanreich kommt? Die vom Balkan kommt? Ja? Die Musik, die vom Balkan kommt, also das ist wirklich meine eigene persönliche Frage. Ja, ja. Ja, es ist schwierig zu erklären. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Arten von Balkanmusik. Da gibt es die serbische Musik, da gibt es makedonische Musik, Musik vom Kosovo. Es gibt dieser Gypsy-Sound, den man hier dran mit diesen riesen Orchestern, Blasorchestern auf jeden Fall. Das ist das auch, was sich die meisten Leute unter Balkanmusik vorstellen. So. Also Kusturica, Goran Bregovic, sowas alles, ja. Ah, da klingelt's, ne? Die Filme aber, halt auch. Genau, die Filme auch, also Time of the Gypsies, alles mögliche. Oder Schwarze Katze, Weiße Katze. Genau, ich kenne sie alle. Es sind super lustige Filme, aber man muss halt auch verstehen, das ist nur ein ganz kleiner Teil davon, ja. Es gibt zum Beispiel auch Guča, das ist also ein neuer Film von Kusturica. Da geht's halt auch um so, sie betteln sich mit so riesengroßen Blasorchestern und irgendwo in Serbien. Aber es gibt halt auch die Seftach-Musik, die kommt aus Bosnien. Das ist etwas auch, es ist eine andere Form, es ist nicht mit viel Bläsern. Ja. Man kann wirklich bei Wikipedia Seftach eingeben einfach und sich darüber informieren. Es ist, also die Musik ist sehr vielfältig und wir versuchen in unserer Band, eigentlich gucken wir nicht, wie viel haben wir Serbisches, wie viel Kroatisches, wie viel Bosnisches, sondern das, was uns gefällt einfach, spielen wir. Ja. Genau. Diskutieren wir dann nächstes Mal mehr über Balkanmusik. Ja, das müssen wir unbedingt mal machen. Sehr voll interessant. Vielen Dank, dass ihr heute Abend bei uns gewesen seid. Das waren nämlich Eldina Solikanovic und Angelina Darlinger. Mein Name ist Eleni Sugaris. Ich bin Arsalan Damgani. Oh. Und Technik übernahm Christian Knölke. Es war die Sendung Stimme der Architektur. Jede dritte Mittwoch können Sie uns im Radio Darmstadt auf 103,4 MHz oder im Internet unter www.radiodarmstadt.de zwischen 18 Uhr und 19 Uhr live hören. Vielen Dank. Jetzt kommt das Lied Under the Bridge of Paris wieder von unserem geliebten Dean Martin.